In diesem Sommer von Iron and Silver. Gelesen von der Autorin. Kapitel 1. In diesem Sommer bin ich wieder in Felo. Mit jedem Kilometer, den Adam im Auto zurücklegte, rutschte sein Herz weiter in den Keller. Eileen schmollte noch immer auf dem Beifahrersitz, sie tat seit Wochen und Monaten quasi nichts anderes, und Charlie plapperte auf dem Rücksitz munter vor sich hin. Doch Adam hörte sowieso nicht zu. Viel zu sehr war er damit beschäftigt, die aufsteigende Übelkeit zu unterdrücken, die beim Anblick des Ortseingangsschildes Felo durch seinen Magen schwappte. Er hatte sich eigentlich geschworen, nie wieder hierher zu kommen. Zu schlimm waren die Erinnerungen an das, was vor nicht 2 Jahren hier geschehen war. Aber er hatte eben auch geschworen, seine 2 Wochen Sommerurlaub mit Charlie und Eileen in so einem ollen Sommercamp zu verbringen. Deswegen war er wieder hier. Er war es einfach leid, sich Woche für Woche wieder die Vorwürfe von Lydia anhören zu dürfen, dass er doch seine Töchter nie zu Gesicht bekam, dass Charlie jeden Tag wieder fragte, ob er nicht zu diesem Fußballspiel oder diesem Klavierkonzert oder dieser Theateraufführung kommen würde und er jedes Mal wieder absagen musste, wegen der Arbeit. Und dass Eileen quasi kein Wort mehr mit ihm redete, wenn nicht absolut notwendig. Als Lydia ihm dann die Broschüre für das 2-wöchige Ferienlager am Feloer See auf den Tisch geknallt und ihm mehr oder weniger ein Ultimatum gesetzt hatte, entweder du fährst mit den Mädchen dorthin oder ich entziehe dir das Sorgerecht, hätte Adam ja schlecht Nein sagen können. Also hatte er sich artig für Mitte Juli 2 Wochen Urlaub genommen und die auch gegen jedwede Gegenargumente von Pawlak, dass es in der Urlaubszeit wirklich doof ist, wenn er jetzt fahren würde, verteidigt. Nun bog er mit seinem alten Renault auch schon in das Ferienlager ein, vollbepackt mit 2 Koffern, 3 Taschen, einem maulenden Teenager, einer fröhlichen 9-Jährigen und einem überarbeiteten Kriminalpolizisten. »Oh, cool!« kam es vom Rücksitz und Charlie verrenkte sich fast das Genick, als sie versuchte, gleichzeitig nach links und nach rechts zu schauen. Das Ferienlager war ein einziges Gewusel. Überall rannten Kinder in sämtlichen Altersklassen und überforderte Erwachsene umher. Hier lag eine Tasche und dort ein Fußball im Weg und 2 Campaufpasser mit Klemmbrettern gestikulierten wild in der Gegend umher. Adam hatte jetzt schon keinen Bock mehr. Bedächtig parkte er sein Auto auf dem Parkplatz, wo es wahrscheinlich die nächsten 2 Wochen stehen bleiben würde. Denn wenn er die Broschüre richtig verstanden hatte, war das Motto dieses Camps, alles in der Natur zu machen und eben zu Fuß. »So, dann wollen wir mal«, presste Adam angespannt hervor, um einen lockeren Ton bemüht. »Gibt's hier nicht mal Netz?« pflaumte Eileen prompt vom Beifahrersitz und hielt es scheinbar nicht für nötig, sich in diesem Jahrzehnt noch abzuschnallen. »Du sollst hier in der Natur Spaß haben und nicht am Handy daddeln«, antwortete Adam, eine Spur zu schroff. Eileen stellte seine Geduld in letzter Zeit auch wirklich auf die Probe. »Das dürfte dir schwerer fallen als mir«, schnauzte sie zurück. »Du wartest doch förmlich auf einen Anruf vom Kommissariat, damit du dir das hier ersparen kannst.« »Eileen«, mahnte Adam. Doch da hatte seine älteste Tochter bereits die Tür mit Schmackes zugeworfen und fischte nun mit spitzen Fingern ihre Tasche aus dem Kofferraum. Adam atmete tief durch. »Vielleicht kittest du ja die Beziehung zu deiner Tochter«, hatte Lydia spottend gefrotzelt. Adam hoffte es ja insgeheim auch, aber Eileen würde es ihm nicht leicht machen, das wusste er jetzt schon. Als er mit den Mädchen im Schlepptau, Eileen immer noch schmollend und Charlie immer noch staunend, Richtung der Hütten ging, sah sich nun auch Adam vorsichtig um. Zu seiner Erleichterung konnte er erkennen, dass das Camp quasi nichts mehr mit dem Ferienlager gemeinsam hatte, in dem sie noch vor 2 Jahren einen Mord ermittelt hatten. Die Bungalows waren alle kernsaniert worden, strahlten in allen Farben des Regenbogens. Auch dieses groteske blaugrüne Wandgemälde von Fischen und Tieren, was ihn noch heute in seinen Träumen verfolgte, war übermalt worden. Bloß gut. Der unterirdische Keller neben dem Haupthaus war scheinbar einfach dem Erdboden gleichgemacht und zubetoniert worden. Selbst der Weg war aufbereitet worden, mit frisch gepflanzten Bäumen und Büschen, links und rechts davon. Weiter hinten erkannte Adam ein weitläufiges Waldstück und im Herzen der Hütten eine große Feuerstelle mit Holzbänken. »Hallo ihr 3, herzlich willkommen im Camp Glück auf«, wurden sie von einer rundlichen, blonden Frau begrüßt. »Glück auf«, wiederholte Adam. »Ja, wegen dem alten Tagebau«, erklärte die Frau strahlend. »Ah«, machte Adam nur. Sie sah sie daraufhin erwartungsvoll an. »Ratschek, das sind Charlotte, Eileen und ich bin Adam«, krächzte Adam. Die Frau schaute auf ihr Clipboard. »Du bist also Adam, einer der neuen Coaches.« »Aufpasser, ja«, brummte er. Die blonde Frau verzog ihr Gesicht. »Aufpasser klingt so nach Gefängnis. Hier bei uns heißen die Begleitpersonen alle Coaches.« »Ah«, machte Adam wieder. Also ihr drei, mein Name ist Alexandra Luschke, aber ihr nennt mich einfach alle Alex. Ich bin eine von zwei LeiterInnen hier im Camp und es freut mich, dass ihr hier seid. Hallo Alex, quiekte Charlie zu Adams Rechten und streckte energisch ihre Hand nach vorne. Mit einem hellen Lachen schüttelte Alex sie, bevor sie mit ihrem Klemmbrett hinter sich deutete. Anreise ist noch bis 17 Uhr, also noch etwa eine halbe Stunde. Entspannt euch erstmal, holt euch hier hinter mir im Vereinshaus was zu trinken und dann treffen wir uns alle um 5 am Lagerfeuer, um die Hütten zu verteilen. Eileen und Charlie schienen diese Anweisung auszureichen, denn sie nickten nur, Eileen missmutig, Charlie resolut, und liefen prompt in unterschiedliche Richtungen davon. Nicht so weit weggehen, warf Adam ihnen noch hinterher, aber das hörten sie vermutlich gar nicht mehr. Du, Alex, murmelte Adam, sobald alle anderen außer Hörreichweite waren. Wäre es möglich, dass ich eine Hütte für mich allein bekommen könnte? Ich bin kein guter Mitbewohner, fürchte ich. Alexandra Luschke legte nur den Kopf schief. Oh, das tut mir leid, aber wir haben leider nur begrenzt Platz. Wir haben für 6 Coaches nur die 3 Hütten, erklärte sie, scheinbar ehrlich bedauernd. Da wird es dir wohl nicht erspart bleiben, dir das Bungalow mit jemandem zu teilen. Aber keine Sorge, ihr arrangiert euch schon. Ja, mit wem bin ich denn? Versuchte Adam noch, aber da war Alex auch schon in Richtung der Neuankömmlinge davongelaufen, bevor Adam einen Blick auf ihr Klemmbrett hätte werfen können. Wenn er wenigstens einen Namen wüsste, hätte er ja schon mal rumlaufen und sich umhören können. Aber nein, da würde er sich wohl noch gedulden müssen. Er ließ seine Reisetasche achtlos neben einer Holzbank stehen, würde schon niemand was klauen, und sah sich weiter um. Ein paar Meter entfernt sah er, wie sich Charlie scheinbar gerade mit einem Mädchen mit Kopftuch anfreundete und ihm begeistert zuwinkte. Adam winkte müde lächelnd zurück. Manchmal beneidete er Charlotte für ihre Fähigkeit, immer und überall direkt Freundschaften schließen zu können. Eileen hingegen saß missmutig auf einem Baumstumpf und hielt ihr Handy in die Höhe, immer noch auf der Suche nach Netz. Adam schlurfte in das Vereinshaus. Dort standen mehrere lange Tafeln mit gut 40 Stühlen. Hier würden sie wohl essen, dachte er. Auf einem kleinen Beistelltisch standen einige Wasser-, Kaffee- und Teespender. Er blickte sich kurz um, zapfte sich einen Becher Wasser und kramte dann den Blister mit seinen Tabletten hervor. Er merkte schon, dass seine Hände langsam zittrig wurden und seine Atmung sich beschleunigte. Zwar war die Packung noch prall gefüllt, aber trotzdem würden die 10 Tabletten kaum für 2 Wochen reichen. Nicht, wenn Adam weiterhin so viel nahm wie in den letzten Tagen. Mit einem schlechten Gewissen schluckte er die Pille und schlurfte dann wieder nach draußen. Er wollte jetzt schon nicht mehr hier sein. Wie in Trance beobachtete er, wie mehr und mehr Autos auf den Parkplatz rollten, Eltern ihre Kinder entweder nur absetzten oder mit ihnen das Camp erkundeten und sich der Platz vor dem Vereinshaus mehr und mehr füllte. »So, herzlich willkommen, liebe Camperinnen und Camper, liebe Helferinnen und Helfer«, schallte Alex' Stimme irgendwann über das Gelände. Eileen und Charlie hatten sich mit ihrem Gepäck inzwischen wieder bei Adam eingefunden. »Es ist so schön, dass ihr alle hier seid. Ich glaube, ich spreche im Namen aller Coaches, wenn ich sage, dass wir uns wahnsinnig auf die Zeit mit euch freuen«, strahlte Alex. Adam verzog nur das Gesicht. »Also, ich erkläre euch den weiteren Ablauf. Ich teile euch jetzt alle erstmal auf eure Hütten auf. Da könnt ihr euch dann ganz in Ruhe einrichten und das Lager schon mal erkunden. In der Zwischenzeit treffen sich die Coaches für eine erste Teambesprechung und dann 18.30 Uhr gibt es Abendessen, wo wir euch alles weitere erklären. In Ordnung?« Ohne eine Nachfrage abzuwarten, begann Alex nun, die Namen aller Camp-Teilnehmer von ihrem Klemmbrett vorzulesen. Insgesamt gab es 37 Kinder im Alter zwischen 8 und 14 Jahren, auf die sie nun wohl oder übel 2 Wochen lang aufpassen mussten. Wie durch Watte hörte Adam Alex irgendwelche Namen aufzählen und erschrak, als Charlie neben ihm plötzlich anfing zu quieken. Sie fiel prompt dem Mädchen von vorhin um den Hals. Schließlich wurde auch Eileens Name aufgerufen, doch sie teilte nicht den Enthusiasmus ihrer Schwester, hob nur eine abschätzige Augenbraue und zuckte mit den Schultern. Alex ging die Liste weiter nach unten, und als die Kinder sich alle schon in Richtung ihrer Bungalows verkrümelten, blieben nur noch eine Handvoll Erwachsene zurück, 2 Frauen und 4 Männer. »So, Hütte 1, gleich hier neben dem Vereinshaus sind Adam Ratschek und Vincent Ross«, verkündete die Campleiterin. Adam nickte neutral, hatte sich noch kein Vincent Ross bei ihm vorgestellt. Er schaute in die Runde und so ein junger Typ mit dunklen Locken grinste ihn sympathisch an. Adam rang sich ein schiefes Lächeln ab und schulterte seine Reisetasche. Mit einer Anweisung, in einer halben Stunde für die Teambesprechung im Vereinshaus zu sein, verabschiedeten sich alle in Richtung ihrer Hütten. Als Adam schon lostrottete, hörte er hinter sich ein helles »Adam, warte!« Er drehte sich um und der Lockenkopf kam auf ihn zugestolpert, bepackt bis zur Halskrause. Wo Adam nur einen kleinen Rucksack und seine Reisetasche bei sich hatte, hatte dieser Vincent einen Hartschalenkoffer, eine große Sporttasche, einen riesigen Wanderrucksack, 2 Stoffbeutel und auch noch eine kleine Bauchtasche umhängen. Du bist Adam, oder? Meinte er, als er ihn leicht außer Atem eingeholt hatte. Ja, genau. Adam Ratschek, stellte er sich höflich vor und streckte seinem Mitbewohner eine Hand entgegen. Vincent musterte Adams Hand aber nur amüsiert. Ich gebe nicht gern die Hand. Ich umarme, meinte er herzlich und hatte sich Adam auch schon entgegengeworfen. Uff, machte Adam, als Vincent mit seinem 100-Kilo-Gepäck in seinen Armen landete. Ich bin Vincent, nuschelte er gegen Adams Schulter. Ja, dachte ich mir jetzt fast. Oh, du riechst aber gut, gluckste Vincent, als er sich wieder von ihm trennte. Adam blinzelte. Das hatte er auch noch nie gehört. Danke, stammelte er und griff sich in seinen Nacken. Er wusste nicht so recht, was er davon halten sollte. Für einen Moment standen sie sich einfach stumm gegenüber. Vincent strahlte ihm immer noch mit so einem Colgate-Lächeln entgegen und ließ seine Augen über Adams Körper gleiten. Adam wäre am liebsten zu einer Pfütze zerschmolzen. Dieser Vincent schien etwa 10 Jahre jünger zu sein als er selbst, vielleicht zu Ende 30. Er hatte strahlend blaue Augen, die mit irgendeiner dunklen Schminke umrandet waren. Er trug Schmuck an den Ohren, um den Hals und am Handgelenk. Und scheinbar neigte er dazu, viel zu viel Gepäck mitzunehmen. Soll ich dir was abnehmen? Krächzte Adam. Nö, das geht, danke. Aber du könntest die Hütte aufschließen. Adam fummelte an dem uralten Schloss herum und schleppte sich über die Türschwelle. Ganz nett hatten sie das Bungalow schon hergerichtet, das musste er zugeben. Direkt vorne gab es einen kleinen Holzschrank, daneben einen Tisch mit 2 Stühlen. Abgesehen von einer Kommode, 2 freistehenden Einzelbetten und einem Nachtschrank dazwischen war das Zimmer zwar leer, aber immerhin wirkte alles recht neu. Groß ist es nicht gerade, brummte Adam und ließ seine Tasche auf einen der Stühle fallen. Da hätte ich lieber ein Einzelzimmer genommen. Tja, jetzt musst du mit mir Vorlieb nehmen, schmunzelte Vincent und hiefte sein Gepäck auf ein Bett. Da hat uns das Schicksal zusammengeführt. Wohl eher die alphabetische Reihenfolge unserer Nachnamen, brummte Adam. Ja, ich fürchte, da hast du recht, lachte Vincent. Nachdem die Bettenaufteilung geklärt war, fläzte sich Adam auf einen Stuhl und atmete durch und schaute Vincent beim Wuseln zu. Wie er hier ein paar Hemden in den Schrank packte und hier ein Stapel Papier und einige Brettspiele auf dem Tisch ablegte. Du bist nicht sehr gesprächig, oder? Fragte Vincent, nachdem er eine Weile summend sein Gepäck verstaut hatte. Hab nichts zu sagen, antwortete Adam plump. Und wie gesagt, bin lieber alleine. Vincent drehte sich mit einem sehr ernsten und vorsichtigen Gesichtsausdruck plötzlich zu ihm um. Aber dich stört das nicht, oder? Also, dass wir uns ein Zimmer teilen? Naja, schon irgendwie, wie gesagt, bin lieber für mich, bin auch kein guter Mitbewohner. Adam fragte sich, wie oft er das diesem Vincent noch erklären sollte. Es lag ja auch nicht konkret an ihm, jeder Mitbewohner hätte Adam gestört. Vincents Gesicht zerfiel. Ich meinte, stört es dich, mit jemandem wie mir auf einem Zimmer zu sein? Fragte er vorsichtig. Adam blickte verwirrt auf. Jemandem wie er? Was meinte... Oh! Ach Gott, platzte Adam hervor. Seine Augen fielen ihm fast aus dem Kopf. Nein, das meinte ich nicht. Ich habe doch kein Problem damit, dass du... Nein. Vincent kicherte nun wieder peinlich berührt. Okay. Daran habe ich gar nicht gedacht, beschwichtigte Adam kleinlaut, und er konnte spüren, dass er rot wurde. Ich schwöre, es ist halt nur, weil ich, naja, eben gerne für mich bin. Das hat nichts mit dir zu tun. Vincent schien über Adams Reaktion ehrlich erleichtert zu sein. Okay, super. Adam seufzte. Tolle Reaktion, Ratschek, schimpfte er mit sich selbst. Gleichzeitig tat es ihm ein bisschen in der Seele weh, dass dieser Vincent ernsthaft dachte, dass Adam irgendein Problem mit Männern wie ihm haben könnte. Bevor sich Adams Gedankenspirale weiter nach unten schrauben konnte, sprach er ein unverfängliches Thema an. Sag mal, gibt's hier gar kein Netz? Nein, nicht wirklich. Dafür muss man ein ganzes Stück die Hauptstraße hoch, erwiderte Vincent, als wäre nichts gewesen. Aber im Vereinshaus gibt es ein Festnetztelefon für Notfälle. Verschwörerisch legte er eine Hand an seinen Mund. Und es gibt WLAN für die Teamleiter. Das darfst du den Kindern aber nicht verraten, sonst werden wir die nie wieder los. Adam lachte leicht. Ja, meine Älteste hat auch schon rumgemault. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlecht, erläuterte Vincent. Bei unserer Online-Nutzung ist es doch mal ganz schön, das Handy für 2 Wochen wegzulegen, findest du nicht? Wenn du meinst, brummte Adam. Er selber war zwar oft am Handy, aber eben für seinen Job, nicht für Social Media oder solchen Kram. Er würde das Dauerklingeln auf jeden Fall nicht vermissen. So, machte Vincent plötzlich energisch und quetschte seinen leeren Koffer unter sein Bett. Wir müssen zur Teambesprechung, kommst du? Adam trottete seinem unfreiwilligen Mitbewohner missmutig hinterher.